Erster das Wort von Jahwe kam zu mir. Zweiter Menschensohn, schau nach Süden. Sprich dort gegen den Wald im Südland. Dritter spricht zum Wald im Südland, höre, was Jahwe sagt. Ich, der Herr Jahwe, werde ein Feuer in dir anzünden. Es wird alle Bäume verbrennen, die grünen und die trockenen. Das Feuer wird nicht ausgehen. Alle Menschen von Süden bis Norden werden es sehen. Vierter, alle Menschen werden sehen, dass ich, Jahwe, das Feuer gemacht habe. Es wird nicht ausgehen. Fünfter, ich sagte, o weh, Herr Jahwe. Die Leute sagen über mich, er spricht doch immer nur in Rätseln. Sechster, dann kam das Wort von Jahwe wieder zu mir. Siebter Menschensohn, schau nach Jerusalem. Sprich gegen den Tempel und gegen das Land Israel. Achter spricht zum Land Israel, Jahwe sagt, ich werde mein Schwert ziehen. Ich werde gute und schlechte Menschen aus dir entfernen. Neunter, ich werde gute und schlechte Menschen aus dir entfernen. Darum wird mein Schwert gegen alle Menschen von Süden bis Norden kommen. Zehnter, alle Menschen sollen wissen, dass ich, Jahwe, mein Schwert gezogen habe. Es wird nicht in die Scheide zurückgehen. Elfter Menschensohn, seufze laut. Seufze vor den Leuten mit großem Schmerz. Zwölfter, wenn sie dich fragen, warum seufzt du? Dann sage, eine Nachricht ist gekommen. Sie macht alle Herzen traurig. Alle Hände werden schwach. Alle Knie werden weich wie Wasser. Das wird sicher geschehen, sagt der Herr Jahwe. Dreizehnter, das Wort von Jahwe kam wieder zu mir. Vierzehnter Menschensohn, sprich diese Botschaft, der Herr sagt, ein Schwert ist scharf gemacht und glänzend geputzt. Fünfzehnter, es ist scharf gemacht, um viele Menschen zu töten. Es ist geputzt, damit es blitzt. Sollen wir uns freuen? Die Rute für meinen Sohn ist besser als jedes Holz. Sechzehnter Mann hat es geputzt, damit man es gut halten kann. Das Schwert wurde scharf gemacht und geputzt. Man gab es dem, der tötet. Siebzehnter Menschensohn, schreie und klage. Denn das Schwert kommt gegen mein Volk. Es kommt gegen alle Anführer Israels. Sie und mein Volk werden durch das Schwert sterben. Darum schlage auf deine Hüfte. Achtzehnter, eine Prüfung kommt. Auch die Rute, die man verachtet, wird nicht helfen. Das sagt der Herr Jahwe. Neunzehnter Menschensohn, sprich diese Botschaft. Schlage deine Hände zusammen. Das Schwert der Krieger wird viele töten. Es ist das Schwert des großen Tötens, das sie umgibt. Zwanzigster, so werden die Herzen der Menschen unruhig sein. Viele werden an ihren Toren fallen. Ich lasse das Schwert blitzen. Es ist gemacht, um zu blitzen und zu töten. 21. Das Schwert wird nach rechts und links schlagen. Es wird überall hingehen, wohin es soll. 22. Dann werde auch ich meine Hände zusammenschlagen. Ich werde meinen Zorn beenden. Ich, Jahwe, habe das gesagt. 23. Das Wort von Jahwe kam wieder zu mir. 24. Menschensohn, zeige zwei Wege. Auf diesen Wegen wird das Schwert des Königs von Babel kommen. Beide Wege beginnen in einem Land. Setze ein Zeichen am Anfang jedes Weges zu jeder Stadt. 25. Das Schwert soll nach Rabba kommen, der Stadt der Ammoniter. Es soll auch nach Juda und Jerusalem kommen. 26. Der König von Babel steht an einer Kreuzung. Er steht am Anfang der zwei Wege. Er will wissen, was passieren wird. Er schüttelt Pfeile, fragt Götzen und schaut in die Leber. 27. In seiner rechten Hand ist das Zeichen für Jerusalem. Er soll Angriffsgeräte bauen. Er soll laut schreien und Kriegsrufe machen. Er soll Angriffsgeräte vor die Tore stellen. Er soll einen Wall bauen und Türme für die Belagerung errichten. 28. Die Leute denken, es ist eine falsche Vorhersage. Sie denken, es dauert noch viele Wochen. Aber der König erinnert sie an ihre Schuld. Darum werden sie gefangen werden. 29. Darum sagt der Herr Jahwe, ihr habt eure Schuld gezeigt. Eure schlechten Taten wurden sichtbar. Eure Sünden wurden in allem, was ihr getan habt, sichtbar. Darum werdet ihr gefangen werden. 30. Du bist ein schlechter Anführer Israels. Du wirst sterben. Dein Tag ist gekommen. Es ist die Zeit, deine große Schuld zu bezahlen. 31. Der Herr Jahwe sagt, nimm den Kopfschmuck weg. Nimm die Krone ab. Es wird nicht so bleiben. Was niedrig ist, wird hoch sein. Was hoch ist, wird niedrig sein. 32. Ich werde alles zerstören. Dieses Reich wird nicht mehr existieren. Es wird so bleiben, bis der kommt, der das Recht hat. Dann werde ich es ihm geben. 33. Menschensohn, sprich diese Botschaft. Der Herr Jahwe sagt über die Ammoniter und ihr Spott, ein Schwert ist gezogen. Es ist geputzt, um zu töten und zu blitzen. 34. Mann hat dir falsche Dinge gezeigt. Man hat dir Lügen erzählt. Das Schwert wird die schlechten Menschen töten. Ihr Tag kommt, um ihre große Schuld zu bezahlen. 35. Stecke dein Schwert zurück in die Scheide. Ich werde dich richten, dort wo du geboren wurdest. Ich werde dich in deinem Heimatland richten. 36. Ich werde meinen Zorn über dich gießen. Ich werde mein wütendes Feuer gegen dich anzünden. Ich werde dich bösen Menschen geben. Sie werden dich zerstören. 37. Das Feuer wird dich fressen. Dein Blut wird im Land sein. Niemand wird sich mehr an dich erinnern. Ich, Jahwe, habe das gesagt.